Der Feuervogel. In einem fernen Land, lang vor unserer Zeit, lebte ein schöner Prinz namens Iwan. Er war jung, mutig und liebte das Jagen. Tagelang streifte er durch die endlosen Wälder des Reiches auf der Suche nach einem legendären Tier, dem Feuervogel. Die Alten wussten viele Geschichten über dieses wundersame Fabelwesen zu erzählen. Der Feuervogel sollte unbeschreiblich schön sein und magische Kräfte besitzen. Angeblich waren seine Federn rot, gelb und orange, wie Flammen. Jeder hatte von dem Vogel gehört, aber niemand hatte ihn je gesehen. Und so wusste keiner, ob es ihn wirklich gab. Angeblich hatte der Feuervogel sein Nest im Zaubergarten eines bösen Magiers namens Kastchei gebaut. Schon Iwans Großvater hatte ihm oft von einem Zaubergarten mit goldenen Äpfeln erzählt und von mutigen Männern, die diesen Zaubergarten finden wollten, aber keiner sei je von seiner Reise zurückgekommen. Kastchei, so Iwans Großvater, sei ein dunkler Magier, der schon viele hundert Jahre alt ist. Er versteinert jeden, der in seinen Garten eindringt, deshalb gibt es dort auch so viele Steinfiguren. Die Geschichten um Kastchei, die ihm sein Großvater erzählte, haben Iwan nie mehr losgelassen. Und kaum, dass er 18 Jahre alt war, hat er sich auf sein Pferd gesetzt, um den Zaubergarten und auch den mysteriösen Feuervogel zu finden. Wochenlang streifte er herum, ohne Erfolg. Iwan war müde und eigentlich wollte er schon aufgeben. Eines Tages ritt er bis spät in die Nacht. In der Dunkelheit war er vom Weg abgekommen und hatte sich verirrt. Im Mondlicht kämpfte er sich durch das dichte Gestrüpp. Plötzlich war der ganze Himmel in flackerndes goldenes Licht getaucht. »Ist das ein Traum?«, fragte er sich. Er rieb sich die Augen und dann erkannte er ihn. »Das ist er! Das muss er sein! Der Feuervogel!« Iwan war von der Schönheit des Feuervogels überwältigt. Sein Traum war zum Greifen nah. Er hatte das Tier gefunden, von dem alle sprachen und das noch nie jemand zu Gesicht bekommen hatte. Solange er denken konnte, hatte er auf diesen Moment gewartet. Ah, dich krieg ich, dachte Iwan, streckte die Hand aus und wollte den Feuervogel fangen. Doch der flog in Windeseile davon. So einfach entkommst du mir nicht, rief der Prinz. Schnell sprang er in den Sattel und jagte dem Vogel hinterher. Im wilden Galopp ritt der Prinz durch den Wald. Zweige und Äste peitschten ihm ins Gesicht. Doch das war ihm egal. Er hatte nur ein Ziel. Er wollte den Feuervogel. Schneller und immer schneller galoppierte der Prinz durch das Gehölz. Er kam dem wundersamen Vogel immer näher. Der Prinz trieb sein Pferd weiter an. Das Tier schnaubte. Die Hufen donnerten über den Waldboden. Dann bot sich die Gelegenheit. Der Vogel wurde für einen winzigen Augenblick langsamer. Iwan schrie, Heya! Und machte mit seinem Pferd einen Satz. Im Flug ergriff er blitzschnell den Fuß des Vogels. der ließ sich das nicht so einfach gefallen. Er riss Iwan aus dem Sattel und der plumpste zu Boden. Doch er fühlte keinen Schmerz. Er fühlte nur, dass er es geschafft hatte. In seinen Händen hielt er den schönsten Vogel, den er je gesehen hatte. Den Feuervogel. Iwan will den Feuervogel mit in sein Schloss nehmen und ihn dort in einen Käfig stecken. Doch der Vogel wehrt sich. Er verspricht dem Prinzen eine Feder, wenn er ihn ziehen lässt. Und diese Feder soll magische Kräfte haben. Immer wenn Iwan sie in die Hand nimmt und den Namen des Feuervogels ruft, kann der Vogel ihm helfen. Nach langem Überlegen nimmt Iwan dieses Angebot des Feuervogels an und zieht weiter. Er macht sich auf die Suche nach dem Zaubergarten des Magiers Kastschei. Eines Tages findet er am Waldesrand einen Apfel aus purem Gold. Doch kurz darauf knackt es plötzlich im Gesträuch und schnell legt sich Iwan auf die Lauer. In der Dunkelheit erschienen 13 junge Frauen. Jede einzelne viel schöner als alle Prinzessinnen, die Iwan jemals gesehen hatte. Völlig verzaubert blieb er in seinem Versteck und beobachtete, wie sich die Schönheiten vergnügt einen goldenen Apfel zuwarfen. Eine der 13 Frauen war noch schöner als die anderen. Ihre Haut schimmerte hell, ihre Augen leuchteten wie Sterne und ihr Lachen klang leicht und fröhlich. Der Prinz war sofort verliebt und konnte keine andere mehr anschauen. Er verfolgte jede ihrer anmutigen Bewegungen. Am liebsten wäre er einfach aufgestanden und hätte sie angesprochen. Doch der mutige Prinz traute sich nicht. Plötzlich fiel der Apfel, mit dem die Frauen gespielt hatten, zu Boden. Und kullerte in Iwans Versteck. Suchend schauten die Damen in seine Richtung. Ohne zu überlegen, ergriff der Prinz den Apfel und stand auf. Erschraken die Frauen, als sie den fremden Mann sahen. Keine Angst, sagte er. Ich bin Iwan und wollte euch nur euren Apfel wiedergeben. Die Damen musterten den Fremdling und tuschelten. Schaut nur, wie vornehm er gekleidet ist. Ja, er hat einen ganz wachen Blick. Und er hat ein umwerfendes Lächeln. Seid ihr öfter hier? Der Prinz fühlte sich wohl. Noch nie war er von so vielen Damen dermaßen umschwärmt worden. Ihr glaubt ja nicht, wen ich eben im Wald getroffen habe. Den Feuervogel, erzählte Iwan stolz und erntete bewundernde Blicke. Ach, tatsächlich? Wie aufregend! Er hat mir sogar eine Feder von sich geschenkt. Ein Raunen der Bewunderung ging durch die weibliche Runde. Der Prinz wurde rot. Und der Horizont auch. Denn die Nacht neigte sich dem Ende und der Morgen begann zu dämmern. Prinz Iwan machte mit seiner Angebeteten einen Spaziergang und entdeckte einen herrlichen Park, der mit unzähligen Steinfiguren geschmückt war. Doch als die Sonne aufging, wurde die junge Schönheit plötzlich unruhig. »Ich muss gehen«, sagte sie hastig und gab dem Prinzen einen zarten Abschiedskuss. Noch ehe Iwan wusste, wie ihm geschah, war sie verschwunden. Wie ein Traum. »Hochedler Prinz«, zerriss eine krächzende Stimme die Stille. Iwan drehte sich um. Vor ihm stand der böse Zauberer Kastschei. Noch nie hatte er einen so alten Mann gesehen. Seine Haare waren weiß und zerzaust, seine Haut faltig und grau. Habt ihr euch verlaufen? fragte die knochige Gestalt mit einem bösen Kichern und kam dem Prinzen einen Schritt näher. Der Prinz war starr vor Schreck und brachte kein Wort über die Lippen. Er konnte nur in die magisch funkelnden Augen des Zauberers schauen. Der Magier trug einen zerschlissenen schwarzen Umhang und stützte sich auf einen knorrigen Stock. Obwohl er tief gebückt war, wirkte er machtvoll und böse. Prinz Iwan war mutig, aber so mutig nun auch wieder nicht. Als er den Zauberer Kastschei vor sich stehen sah, dachte er nur noch an eins: Flucht. Suchend blickte er sich nach seinem Pferd um, doch es war verschwunden. Entsetzt rannte Prinz Iwan los. Kastschei blieb regungslos stehen. Der Magier murmelte einen Zauberspruch. So schnell und so leise wie möglich eilte Iwan durch das Unterholz und schaute sich immer wieder vorsichtig um. Ich scheine ihn abgehängt zu haben, freute sich der Prinz und rannte weiter. Doch plötzlich stellte er fest, dass er von dunklen Dienern des bösen Herrschers umzingelt war. Bedrohlich kamen sie ihm näher. In letzter Sekunde fiel ihm die Feder ein, die ihm der Feuervogel geschenkt hatte. Blitzschnell griff er in seine Tasche, holte sie raus und rief: Feuervogel, hilf mir! Aber kann der Feuervogel Ivan wirklich helfen? Und ob? Während der Vogel nämlich am Himmel erscheint, beginnt der Himmel zu leuchten, als wäre er voller Sonne. Der Vogel beginnt zu singen. Sein magischer Gesang macht den Zauberer Kaschei und seine Mannen schläfrig. Und in kurzer Zeit schlafen sie alle ein. Aber wird das Gute über das Böse wirklich siegen? Ihr hört nun, wie die Geschichte ausgeht. Ein magisches Ei spielt dabei eine wesentliche Rolle, denn in diesem Ei sitzt die Seele des bösen Magiers Kaschei. Und erst wenn dieses Ei zerstört ist, dann ist die Welt von seinem bösen Zauber befreit. Mutig nahm Ivan das goldene Ei. Es war schwer. Er nahm es mit vor die Höhle und suchte einen Felsen. Dann hob er es empor und schleuderte es mit aller Kraft auf den Stein. Ein ohrenbetäubender Donner zerriss die Stille und Kaschei und seine Diener zerfielen zu Staub. Die Steinfiguren im Park aber verwandelten sich in die jungen Männer, die Kaschei verzaubert hatte. Der Feuervogel verwandelte sich in ein loderndes Feuer und aus den Flammen trat die Frau, in die sich Ivan in derselben Nacht verliebt hatte. Das war unsere Geschichte heute, der Feuervogel. Neu erzählt von Juri Tetzlaff, gelesen von Malte Arkona. Die Musik von Igor Strawinski spielte das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR unter der Leitung von Krzysztof Urbanski.